Hey, ich? Psst. Meinst du mich? Genau. Hey, komm her. Ja, hierher. Ich habe ja etwas, das du brauchst. Ich? Ja, du. Ich verkaufe es dir zu einem Sonderpreis. Du scheinst doch ein kluger Bursche zu sein. Ein gutes Angebot lässt du dir bestimmt nicht durch die Lappen gehen. Ja, was kann das denn sein, dass sie so billig verkaufen? Das hier. Was meinst du denn? Psst. Ja, das tut mir leid. Muss ja nicht gleich jeder mitkriegen, nicht? Willst du vielleicht dieses unsichtbare Hörspiel kaufen? Ein unsichtbares Hörspiel? Ich kann nirgends ein unsichtbares Hörspiel entdecken. Ja, du kannst es auch nicht entdecken, weil es unsichtbar ist. Unsichtbar? Man kann es nicht sehen? Genau. Ich würde dir dieses unsichtbare Hörspiel hier verkaufen. Und zwar für nur einen Groschen. Was? Ein Groschen? Psst. Nur ein Groschen? Aber wozu brauche ich denn ein unsichtbares Hörspiel? Ist das dein Ernst? Du fragst mich, wozu du ein unsichtbares Hörspiel brauchst? Also stell dir mal vor. Du schaust dir im Fernsehen ein ganz normales Hörspiel an, das man sehen kann. Da springt plötzlich ein Troll hinter dem Sofa hervor und läuft dir dann mitten ins Bild. Ein Troll! Psst! Also mitten ins Bild? Mitten ins Bild. Oh, das ist ja furchtbar. Ich sitze auf dem Sofa und schaue mir ein Hörspiel an, das man sehen kann. Und er würde dann hervorspringen und sich ins Bild stellen. Genau. Oh, schrecklich. Aber wenn du nun dieses Hörspiel hier hast, das unsichtbar ist und das der Troll nicht sehen kann, dann würde er an deinem Sofa vorbeigehen und du könntest dein Hörspiel zu Ende genießen. Hm. Das ist gut. Ich nehme es. Aber Augenblick. Was für ein Hörspiel ist denn das? Ein Kriminalhörspiel. Ah, schade, ich mag keine Krimis, aber danke. Ach, renn doch nicht weg. Was für Hörspiele magst du denn? Ach tja, das werden sie nicht haben. Meine Lieblingshörspiele sind Audionauten-Hörspiele. Astronauten? Audionauten. Audionauten, ist ja klar, ja. Meine Lieblingshörspiele. Klar. Hier hast du eins. Ein Hörspiel der Audionauten. Hey, das ist ja super. Jetzt musst du mir nur noch den Groschen geben. Okay, hier, ein Groschen. Aber Moment mal, da ist ja gar nichts. Doch, das ist ein unsichtbarer Groschen.